Erster Petrus ist ein Diener und Apostel von Jesus Christus. Er schreibt an Menschen, die den gleichen Glauben haben wie er. Sie haben diesen Glauben durch Jesus Christus bekommen. Zweiter, ich wünsche euch viel Gnade und Frieden. Ihr bekommt das, wenn ihr Gott und Jesus besser kennenlernt. Dritter, Gott hat uns alles gegeben, was wir für unser Leben und unseren Glauben brauchen. Wir kennen Gott, weil er uns berufen hat. Er ist gut und stark. Vierter, Gott hat uns große Versprechen gegeben. Dadurch können wir so sein wie Gott. Wir müssen nicht mehr schlechte Dinge tun, die es in der Welt gibt. Fünfter, darum sollt ihr euch sehr anstrengen. Zeigt mit eurem Glauben, dass ihr gut seid. Und lernt immer mehr. Sechster, wenn ihr lernt, müsst ihr auf euch achten. Seid geduldig. Liebt Gott. Siebter, wenn ihr Gott liebt, seid freundlich zu anderen. Und liebt alle Menschen. Achter, wenn ihr diese Dinge tut und immer besser werdet, dann kennt ihr Jesus Christus gut. Und ihr seid nicht faul. Neunter, wer diese Dinge nicht tut, sieht nicht gut. Er hat vergessen, dass seine Sünden vergeben sind. Zehnter, darum, liebe Brüder und Schwestern, strengt euch an. Zeigt, dass Gott euch berufen hat. Wenn ihr das tut, werdet ihr nie fallen. Elfter, dann werdet ihr in Gottes ewiges Reich kommen. Es ist das Reich von Jesus Christus, unserem Herrn und Retter. Zwölfter, ich will euch immer an diese Dinge erinnern. Auch wenn ihr sie schon wisst und die Wahrheit kennt. Dreizehnter, ich denke, es ist wichtig, euch daran zu erinnern. Solange ich noch lebe, will ich euch wach halten. Vierzehnter, ich weiß, dass ich bald sterben werde. Jesus Christus hat mir das gesagt. Fünfzehnter, ich werde dafür sorgen, dass ihr euch immer daran erinnern könnt, auch wenn ich nicht mehr da bin. Sechzehnter, wir haben euch von Jesus Christus erzählt. Wir haben euch von seiner Macht erzählt. Wir haben das nicht erfunden. Wir haben seine Herrlichkeit selbst gesehen. Siebzehnter, Gott, der Vater, hat Jesus geehrt. Eine Stimme kam vom Himmel, das ist mein lieber Sohn. Ich liebe ihn sehr. Achtzehnter, wir haben diese Stimme gehört. Wir waren mit Jesus auf dem heiligen Berg. Neunzehnter, die Worte der Propheten sind wahr. Ihr sollt darauf achten. Sie sind wie ein Licht in der Dunkelheit. Sie leuchten, bis der Tag kommt und Jesus in eurem Herzen ist. Zwanzigster, ihr müsst wissen, was in der Bibel steht, kann nicht einfach so erklärt werden. Einundzwanzigster, denn die Worte der Propheten kommen nicht von Menschen. Sie wurden vom Heiligen Geist geführt. Sie haben von Gott gesprochen.